Zurzeit haben sich alle Landsleute im Norden, im Süden und im Ausland mit großem Zorn gegen die tollwütigen Kriegsmachenschaften der aggressiven US-Imperialisten und der Kriegsfanatiker im In- und Ausland, die einen Atomkrieg in Korea entfesseln wollen, zum heiligen Kampf gegen die USA gewaltig erhoben. In Zusammenhang damit gab der Sprecher des Nödelschen Komitees für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni am 14. August eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Das Südliche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni, das Federkomitee zur gesamtnationalen Friedensaktion 15. August für die Wiedererlangung der Souveränität und die Verwirklichung des Friedens der koreanischen Halbinsel und weitere südkoreanische Organisationen verschiedener Kreise und Schichten haben vor, am 15. August in Seoul den Nationalen Vereinigungskongress und die gesamtnationalen Kongresse für die Wiedererlangung der von den USA geraubten Souveränität gegen die Atomkriegsübungen gegen den Norden und für die Verteidigung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel feierlich zu veranstalten. Die verschiedenen Kreise und Schichten Südkoreas kritisieren die USA als Hauptverantwortlichen für nationale Spaltung und Rädelsführer der Aggression, der die Atomkriegsgefahr in Korea heraufbeschwört, und äußern den festen Willen zum aktiven Kampf dafür, die Anti-Terror-Sanktionen und alle feindseligen militärischen Handlungen wie die Stationierung des US-amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD und der gemeinsamen Militärübung Ulti Freedom Guardian, die den Frieden auf der koreanischen Halbinsel stören, zu vereiteln. Auch die Auslandskoreaner wie die Mitglieder des Komitees der Auslandskoreaner für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni schließen sich dem gesamtnationalen Kampf gegen die tollwütigen Kriegsmachenschaften der Trump-Administration, die vom Kriegsausbruch redet, und die ungerechte Anti-TFIK-Sanktionsresolution der UNO an. Am 15. August vor 72 Jahren wurde der Kolonialherrschaft des japanischen Imperialismus ein Ende gesetzt. Heute ist es ein Tag des anti-amerikanischen Kampfes für die Verteidigung der Souveränität und des Existenzrechts der Nation geworden. Das Nödelsche Komitee für die Erfüllung der gemeinsamen Erklärung vom 15. Juni bekundet der südkoreanischen Bevölkerung und den Auslandskoreanern, die sich zum gerechten und heiligen anti-amerikanischen Kampf dafür erhoben haben, die souveräne Würde der Nation zu verteidigen und eine neue Ära des dauerhaften Friedens und der selbstständigen Wiedervereinigung der koreanischen Halbinsel einzuleiten, volle Unterstützung und feste Solidarität. Bis heute, wo es seit der Befreiung Koreas 72 Jahre vergangen sind, wird die Wiedervereinigung des Vaterlandes nicht verwirklicht, was voll und ganz auf die Okkupation Südkoreas durch die USA und ihre verstärkte feindselige TFIK-Politik zurückzuführen ist. Die USA sprechen derzeit vom angeblichen Vorbeugungskrieg und dem Präventivschlag auf Nordkorea und hetzen die südkoreanischen Kriegsfanatiker dazu auf, einen Krieg vom Zaune zu brechen. Das hat nicht es zum Ziel, Südkorea zu schützen. Es ist ein Ausdruck der dunklen Absicht der amerikanischen Kolonialisten dazu, durch einen erneuten Krieg die Koreaner völlig zu vernichten und die ganze koreanische Halbinsel in einen Stützpunkt für die Verwirklichung ihrer Strategie für Herrschaft über Nordostasien zu verwandeln. Dass die USA der TFIK die gerechte Selbstschutzmaßnahmen zur Verstärkung der atomaren Streitkräfte für die Verteidigung der Souveränität und Sicherheit der Nation böswillig vorwerfen und dabei die in der Geschichte beispiellose Sanktionsresolution der UNO fabrizieren, hat es zum Ziel, im Innern der Nation Misstrauen, Zwietracht, Feindschaft und Konfrontation zu stiften und dadurch die Aussöhnung und den Zusammenschluss der Nation und die selbstständige Wiedervereinigung Koreas zu verhindern. Es ist eben die Denkweise der amerikanischen Kannibalen, dass es egal sei, obwohl die koreanische Halbinsel in einen Atomkriegsplatz verwandelt wird und Tausende und Zehntausende Koreaner ums Leben kommen, und es ist auch das unveränderliche Wesen der Yankees von gestern und heute und auch für morgen. Die USA-Imperialisten sind eben die Erzfeinde, die die koreanische Nation in zwei geteilt haben und ihre Rechte auf Souveränität, Existenz und ihr gemeinsames Gedeihen aufs Äußerste bedrohen und die Wiedervereinigung des Vaterlandes, den größten Wunsch der Nation, hartnäckig verhindern. Das Streben und der Wille der koreanischen Nation, den Frieden der koreanischen Halbinsel und die Sicherheit der Nation zu schützen und eine neue Zeit der Landesvereinigung und des Gedeihens einzuleiten und dafür einen Entscheidungskampf gegen die US-Imperialisten bis zum Letzten zu führen und den endgültigen Sieg zu erringen, sind unerschütterlich. Wenn man den USA schmeichelt und folgt und sich der feindseligen Anti-TFIK-Politik, Produkt der auf die Zwietracht der Nation abzielenden Machenschaften, anschließt, ist nicht nur der Frieden der koreanischen Halbinsel, sondern auch die Verbesserung der Nord-Süd-Beziehungen nicht zu erwarten. Die ganze Nation wird durch den heiligen gesamtnationalen antiamerikanischen Kampf auf jeden Fall mit allen Verbrechen der USA gegen sie und der absurden Handlung der südkoreanischen Regierung abrechnen, die sich als Stoßtruppe der antinationalen und verbrecherischen Sanktions- und Erdrosselungsumtriebe der USA unvernünftig benimmt. Alle Kreise und Schichten im Norden, im Süden und im Ausland sollen die Flamme des heiligen gesamtnationalen antiamerikanischen Kampfes dafür noch heftiger lodern lassen, durch den großen Zusammenschluss unter dem Banner durch unsere Nation selbst die Atomkriegsmachenschaften der USA gegen den Norden entschieden zu vereiteln und die selbstständige Wiedervereinigung des Vaterlandes so schnell wie möglich zu verwirklichen.